Ist ein umfassender, schneller Kollaps wahrscheinlich angesichts der langjährigen, umfassenden Kenntnisse der klassischen Maya über ihre Ökosysteme, ihrer gut abgestimmten Wirtschaft und ihrer hochentwickelten Wasserbewirtschaftung? Alles Dinge, die in den Ballungsräumen des 21. Jahrhunderts häufig fehlen? In Wirklichkeit reichte die Blüte der Maya-Zentren bis in die postklassische Periode, von 900 bis 1520 nach Christus. Chichen Itza, Uxmal. Einige blieben bis zum Eintreffen der Spanier erhalten. Sie konzentrierten sich im nördlichen Tiefland einfach auf Karstlöcher, die vom Grundwasser oder in Küstennähe vom Meer gespeist wurden, oder sie siedelten sich im südlichen Tiefland in der Nähe der relativ wenigen Seen und Flüsse und später im Hochland Guatemalas, zum Beispiel in Cumercach Utatlan, an. In den immer trockeneren Niederungen des Südens erkennen wir, dass die Reichen und Mächtigen litten. Aber was war mit allen anderen? In vielen Gebieten sieht es so aus, als hätten die unabhängigen Bauern, die das entscheidende Bindeglied in der Kette der riesigen Ballungsräume der klassischen Maya-Zeit waren, weiter existiert, wenn auch mit einer stark verminderten Bevölkerungszahl. In der Region um El Pilar, rund um die Zeremonienstätte Tikal, wurden Waldgärten von bäuerlichen Gemeinschaften bewirtschaftet. Interessanterweise setzte sich die Bewirtschaftung mit einer großen Zahl von Bauern bis zum Aufstieg und Fall von Tikal selbst fort. Diese vielseitige Milpa genannte Form der Landwirtschaft gibt es in den indigenen Gemeinschaften der Maya, die sich bis heute in vielen Teilen der Region erhalten haben. Solche Gruppen praktizieren immer noch traditionelles Handwerk und Landschaftsmanagement. Stadtarchäologen konzentrieren sich, wie unsere Gesellschaft im Allgemeinen, häufig auf die reichen Überreste von Bauwerken der Elite, die in den Medien unter Umständen große Aufmerksamkeit erregen und tiefen Eindruck hinterlassen. Wenn eine tropische Stadt aber auf einem weitläufigen Netzwerk unabhängiger Bauern und Handwerker basiert, übersieht man leicht die bemerkenswerte Widerstandskraft, die in den Fundamenten des Systems tief unter den Stars der Show verborgen liegt. Ein anderes, berühmtes und bei Touristen beliebtes Ruinenensemble, das sich aus einem Dschungel erhebt, ist die Region von Angkor in Kambodscha. Junge Leute zwischen Abi und Studium, Jetsetter, Pauschaltouristen im Rentenalter und interessierte Einheimische, sie alle strömen in Richtung des berühmten, von Affen bevölkerten Tempels Angkor Wat, der im 12. Jahrhundert nach Christus zum religiösen Zentrum des Khmer-Reiches wurde. Nur die wenigsten wissen aber, dass der gewaltige Tempel eigentlich nur die Spitze des Eisbergs von Angkor ist. Städtisches Leben entwickelte sich in dieser Region der Welt schon seit dem ersten Jahrtausend vor Christus. Anfangs handelte es sich um ummauerte, mit Gräben versehene Städte von 5 bis 20 Quadratkilometern. Das Schwergewicht lag dabei auf der Wasserwirtschaft zur Versorgung der immer größer werdenden Reisfelder während der häufig schweren regionalen Trockenperiode. Diese Blütezeit setzte sich bis ins erste Jahrtausend nach Christus fort. Seit dem 8. Jahrhundert nach Christus erreichte die Region Angkor ein neues Niveau. Es begann mit zwei getrennten Zentren. Bis zum 9. Jahrhundert nach Christus war Yasodharapura entstanden, die neue Hauptstadt des Khmer-Reiches, das zu jener Zeit die beherrschende Macht des südostasiatischen Festlandes war. Gekennzeichnet war die Metropole durch die Barais, gewaltige, in die Erde gegrabene Wasserreservoire.